I feel that we don't have the authority, the moral authority. Ich finde, wir haben nicht die moralische oder legale Autorität, ein anderes Land zu bombardieren, unter dem falschen Vorwand, diese Leute zu schützen. Niemandsland. Kontrabande FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Guten Morgen, hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist wieder Samstag, wir senden jetzt von 10 bis 12 Uhr auf Contrabanda FM 91.4. Direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Wir sind auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel, viel Musik. Contrabanda FM ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 14. April 2018. Und falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Pour mon arrivée, jazz cantine, old dirty beat et le sens unique pour vous cultiver. Ich bin der MIB, der Mann im Braun schreit, a.k.a. Alexei Breit ist am Mike. Meine Brown Town Beeps get bar for the night. Hip-Hop-Pam-Fan Mr. Cooper schließt weltweit Kontakt von Amerika bis nach Japan. Auf Hip-Hop komm ich klar wie beim Sprinten auf Tata. Fließe wie Wasser auf dem Beat vom Risser. Ich weiß noch vor Jahren als so viele Besserwisser. Rap tot sacken, er lebt noch. Ihr könnt dagegen gar nichts machen, seht doch. Es geht erst los mit Collagen und Fusion. Hip-Hop ist nichts vor allem, er verbindet mit Lohn. Kleiamin und Nackauf, Zuni Kalamali, Atari Mietu und Boke Zuni Katamali, Atama, Kakae Mota Mama Bozento, Tachitskus no Momo Gendo, Susumi Wagamich, Telasu Headlight, Poketto ni Wasleze Heiwa to Aigo, Aigo, Maigo Mitaina Taido, Yame Naido, Game Seto, Kimi wa Saigo, Yapari, Ikizumatari, Ushinatari, Suleba Gakari, Dekara Hattari, Demo Gambari, Misero Konton to Shita Naka de no Kodawari. Into fragments of falling reality, left the fairy holding together now. Hieroglyphics delivered you a pinch that is content. You wish me book. Wide universal to hip hop. Touch my harness into me closet. Bring ticket paid ever seed in me plaza. For some verbal actors just married to the game. Others kick their own style, second path in their fame. One love to my people, kick a huge style. Yeah, you sit in class and make a roar. Stop when I rock, come with this hip hop. Don't stop the rock, body rock, short shot. Of them super hot, won't let a nigga slow down with the flow. If the beats won't move, bitch, you won't know. I'ma side up when you enter the target. Get up, act like a pig, trying to haul my shit. I take your ass, I quit. I'm steering this fucking wheel. Set a rope, it's traveling at the speed of steel. Superman. Wanna be black man, wanna be Superman. Now we caught up in this motherfucking land. Don't know how ride and motherfucker make shit span and make shit travel. Dirt dog beat the motherfucker in the gravel. Vous écoutez Niemandsland, un programme de radio en allemand. Contrabanda FME 91.4 Barcelone. Ich bin kein schicker Hipster, hab mehr so Nerdprofil. Bin voller Hirngespenster, rede leise, denke viel. Surf keine Retrowelle, ich surf im Internet. Such Lesebrillengestelle, wälze Bücher auf dem Bett. Und ab und zu, da denk ich, ich pass hier nirgends rein. Und keiner scheint mir ähnlich, keiner scheint mir nah zu sein. Wieso fühl ich mich anders? Und was soll das denn heißen? Weil wir doch alle anders und dadurch wieder gleich sind. Es geht nicht darum, wen, sondern darum, dass du liebst. Sondern darum, dass du gehst. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass du kämpfst. Es geht nicht um das Lied, sondern darum, dass du tanzt. Und dann, und dann, und dann treff ich dich. Du siehst mich und du hörst mir zu und du bist da für mich. Du nimmst mir alle Schatten, machst meine Sicht klar. Machst mich wahrhaftig, nimmst mich wahr und machst mich sichtbar. Ich mag es, wie wir beide die Erde für uns drehen. Wir sind zusammen allein und dadurch bist du für mich schön. Und dass wir nicht perfekt sind, macht es nur noch perfekter. Ist es schon komisch, dass ich das erst jetzt gecheckt hab? Es geht nicht darum, wen, sondern darum, dass du liebst. Es geht nicht um wie viel, sondern darum, dass du gibst. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass du kämpfst. Es geht nicht um das Lied, sondern darum, dass du tanzt. Geht's nicht um das Was, sondern vielmehr um das Wie. Vielleicht geht's nicht um Physik, sondern mehr um Fantasie. Es geht nicht ums Happy End, sondern nur um diesen Tag. Es geht nicht um wie laut, sondern darum, was du sagst. Es geht nicht um Besitz, sondern drum, was glücklich macht. Es geht nicht um den Witz, sondern darum, dass du lachst. Es geht nicht darum, wen, sondern darum, dass du liebst. Es geht nicht um wie viel, sondern darum, dass du gibst. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass du kämpfst. Es geht nicht um das Lied, sondern darum, dass du tanzt. Sie hören jetzt eine neue Folge Es lebe der Tod. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 72. Teil. Die Flüchtlinge aus Malaga. No pasarán. Pasaremos. Fascistas, ahora en el instante, las libertades populares. 6. Februar 1937 nähern sich nach erneuten Luftangriffen italienische Legionäre der Stadt Malaga. Flüchtlingsströme ziehen auf der Straße nach Almeria. Hunderttausende sind es. Streitigkeiten zwischen den Kommunisten und Anarchisten im republikanischen Lager haben verhindert, dass Malaga entsetzt wird. Folgendes berichtet der Engländer T.C. Worsley, Fahrer einer Rotkreuzeinheit, von der Flucht aus Malaga. Wir fuhren weiter, aber plötzlich standen Frauen mitten auf der Straße, die uns ein kleines Mädchen mit blutüberströmtem Gesicht entgegenhielten. Ich hielt an, um sie zu untersuchen. Die eine Gesichtshälfte war zerschmettert, der Kopf hing auf einem gebrochenen Hals. Das Kind war überfahren worden. Wir konnten uns nicht mit ihm aufhalten. Wir mussten für jene sorgen, die noch lebten. Ein andermal streifte unser Kotflügel einen Mann und schlug ihn zu Boden. Ich hielt nicht an, um nach ihm zu sehen. Man sagte mir, sein Kopf sei aufgerissen, aber wir hatten keinen Platz. Ich nahm das abgebrüht hin, aber sein erstaunter, schmerzgezeichneter Blick verfolgte mich. Als wir nur noch 40 Meilen von unserem Ziel entfernt waren, beschloss ich, eine Gruppe von 3 verwundeten Milizsoldaten aufzunehmen. Ich setzte sie zwischen Scheinwerfer und Kotflügel und einen auf das Dach. Irgendwann bleibt der LKW stehen. Der Schalthebel funktioniert nicht mehr. Es gelingt Worsley, die vielen Flüchtlinge, Frauen und Kinder, die hinten im Laderaum des LKW hocken, zum Aussteigen zu bewegen. Worsley fährt fort. Nun, da sie sich beruhigt hatten, begannen einige der Frauen zu reden. Sinngemäß konnte ich verstehen, was sie sagten. Sie stammten alle aus Malaga. Einige kamen sogar von noch weiter her. Nicht aus der Stadt, sondern aus der Provinz. Seit 6 Tagen waren sie unterwegs, ohne Essen. Ich hörte, dass sie alle stillende Mütter waren. Ich sah ihre mit Blasen bedeckten Füße. Viele konnten sich nicht mehr bewegen. Sie redeten schnell und verbittert, und ich verstand nur wenig, aber ihre Gesten und der Klang ihrer Worte verrieten genug. Nur bei 2 waren die Männer noch am Leben. Sie hatten sich von ihren Frauen getrennt, damit diese im Wagen mitfahren konnten. Alle anderen hatten ihre Männer verloren, tot, erschossen, in Malaga. Malaga und die Straße waren ein Inferno gewesen. Beschuss von der See, Bombenangriff aus der Luft und Maschinengewehrfeuer. Der Schrecken war noch lebendig und glänzte in ihren Augen, als sie den Ton des Maschinengewehrfeuers nachahmten. Weich zuerst, dann lauter, und ihre Hände beschrieben, wie die Flugzeuge heruntergestürzt waren, scharf und kraftvoll, so wie ihre Hände es jetzt nachzeichneten. Nur eine Familie war vollständig am Leben geblieben. Die Tränen kamen ihnen immer wieder. Sie lehnten sich an mich, sie fassten mich an und küssten meine Hände. »Was sollen wir jetzt machen, Companiero? Kein Heim, kein Mann, keine Zukunft. Companiero, was soll aus uns und unseren Kindern werden?« Unfähig, sie länger zu ermuntern, ging ich von ihnen fort. Aber man entkam der Verzweiflung nicht. Das Elend war auch auf der Straße. Es kroch vorbei. Und 50.000 kamen noch. Es gab wieder einen wunderbaren Sonnenuntergang. Am Himmel blitzten Scharlach, Gold und Rosenrot, als die Sonne verschwand. Aber danach fragte, und darum kümmerte sich niemand auf der Straße. Hier hieß es nur Hitze oder Kälte. Meine Leute begannen wieder zu weinen. 1, 2 fingen an, die anderen fielen ein, schließlich weinten alle. Ich ging zu ihnen. Sie sahen zu mir auf und riefen »Frio, frio, kalt, kalt« und baten darum, wieder in den Wagen kriechen zu dürfen. Keiner von ihnen hätte es ohne meine Einwilligung getan. Als ich zustimmte, waren sie überschwänglich dankbar, als hätte man ihnen die größte Wohltat auf der Welt erwiesen. Sie küssten mir die Hände, nannten mich ihren Retter. Und hier die Tagesbefehle jener italienischen Legionärstruppen, vor denen diese Frauen und Kinder fliehen. Befehl Nummer 1. Sevilla, 1. Januar 1937. Heute habe ich den Oberbefehl übernommen. Ich begrüße euch, Offiziere, Unteroffiziere und Schwarzhemden. Wir, die Freiwilligen der 1. Brigade, sind hierher gekommen, um in Spanien für den Triumph des Faschismus zu kämpfen. Durch ein hohes Ideal vereint, von kriegerischem Geist durchdrungen, werden wir die Ehre des faschistischen italienischen Imperiums hochhalten. Wir werden im Namen Roms unter dem Zeichen des Rutenbündels siegen. Gott will es. Das ist die Devise der Brigade. Sie erläutert das Wesen unserer Sache. Wir sind die wahren Kreuzträger der faschistischen Ideen, die dank uns in ganz Spanien siegen und die Feinde der Wahrheit, der menschlichen wie der göttlichen, vernichten wird. Freiwillige der 1. Brigade, höher die Herzen, die Bajonette und die schwarze Flamme. Denkt jeden Augenblick daran, dass ihr hier unser großes, mächtiges und geliebtes Vaterland sowie die militärische Macht des faschistischen Italiens vertretet. Denkt jeden Augenblick daran, dass wir siegen müssen und dass wir siegen werden. Gott will es. Wessen ist der Sieg? Unser. Brigadekommandeur General Arnaldi, Chef des Generalstabs Oberstleutnant R. Nasi. Zurück zu dem Flüchtlingstransport. Der Engländer Worsley berichtet weiter. Die Nacht wurde unerträglich lang. Ich musste draußen bleiben und versuchen, einen Wagen zu stoppen, der eine Nachricht zurück nach Almeria mitnahm. Aber keiner wollte mehr halten, so wie auch ich zuvor nicht mehr gehalten hatte. Rauhreif fiel und aus der Dunkelheit drang das Gejammer über die Kälte von den Vorbeiziehenden. Und immer wieder trennten sich einzelne Menschen von dem großen Zug, kamen zu mir herüber und murmelten von ihren Sorgen, als könnte ich ihnen helfen. Ich konnte nichts tun, als ein wenig Freundlichkeit auf sie zu übertragen, dann tauchten sie wieder in der Masse unter. Einigen musste ich einfach helfen. Einmal sah ich einen kleinen Jungen, er war nicht älter als 8. Er steckte den Finger in den Mund und sah verloren zum Wagen hin. Ich nahm an, er sei verloren gegangen, ging zu ihm hin und fragte ihn, wo Vater und Mutter seien. Er konnte sich nur mit rauer Stimme räuspern und antwortete abgestumpft: Tot, alle tot. Er war ganz allein von Malaga hierher gelaufen, 5 Tage allein auf der Straße, ohne Essen. Jetzt klagte er über die Kälte. Ich nahm ihn auf und trug ihn ins Führerhaus. Wenigstens warm war es hier. Er schlief sofort ein. Später kam eine Frau mit einem Sohn von 12 Jahren. »Es ist ihm so kalt, so kalt.« Sie stand da und schrie es heraus. Sie war zu müde, um eine Geste zu machen oder eindringlich zu bitten. Sie sah aus wie eine 80-Jährige. Der Junge seufzte. 4 Tage waren sie unterwegs, ohne Essen. Sie warteten, sie fragten nicht, sie verlangten nichts. Warten war für sie zur letzten Hoffnung geworden. Das Führerhaus des Wagens war mit Kindern schon vollgestopft. Sie lagen übereinander, auf den Sitzen und auf dem Boden. Aber ich entschloss mich, noch einen aufzunehmen und nahm das Kind mit. »Aber nicht ohne meine Mutter«, protestierte der Junge. Mit letzter Kraft riss er sich von mir los und rannte zu ihr hin. Sie überredete ihn, mit mir zu gehen, und als er mitkam, brach sie auf der Straße an der Stelle, an der sie stand, zusammen. Sie zog gerade noch ihr Tuch über den Kopf. Dann kam ein hoch aufgeschossener, dünner Junge von 15 Jahren, grob und bleich. Er war seit 3 Tagen unterwegs. Er war zu müde, um zu sprechen. Er deutete fragend auf den Wagen. »Es tut mir leid, es ist kein Platz mehr«, sagte ich und schüttelte den Kopf. Er zuckte ganz schwach die Schultern, taumelte dann und fiel hin. Mit letzter Kraft war er zu mir herangekommen. Ich hob ihn auf, seine Kleider waren durchnässt. Ich suchte einen Regenmantel für ihn. Das waren ein paar von 1000. »Weide meine Schafe«, diese Worte gingen mir durch den Kopf. Und ich hörte mich fluchen und schreien, so laut ich konnte. »Warum zum Teufel weidest du deine Schafe nicht selbst? Warum zum Teufel tust du's nicht?« Um 3:30 Uhr morgens kommt endlich ein Wagen, der hält. Worsley spricht mit einem Offizier der internationalen Brigaden, der zusagt, einen neuen Wagen zu schicken. Am Morgen trifft das Fahrzeug ein. Beide Wagen werden mit Flüchtlingen beladen und fahren ab. Tschapajew, das Bataillon der 21 Nationen in der 13. internationalen Brigade, fängt schließlich den Vormarsch der nationalen und italienischen Truppen auf und stabilisiert die Front. Der deutsche Heinz Maasen berichtet: »Unsere Patrouillen kommen zurück. 9 Kilometer vorgestoßen, die Berge sind unbesetzt, die Küstenstraße ist frei. Castel del Ferro ist von der Bevölkerung verlassen und unbesetzt. Niemandsland. Das Bataillon setzt sich wieder in Marsch. Die glühende Sonne des spanischen Südhimmels ist selbst in dieser Jahreszeit unerträglich. Kühl weht aber der Wind vom Meer herüber.« Die Marschpatrouillen voraus und eine weitere zur Sicherung der rechten Flanke in den Bergen, marschieren wir 3 Etappen bis Castel del Ferro. Das Dorf ist ausgestorben, nur die Brandung des Meeres ersetzt das Klagelied tausender Menschen, die noch gestern und vorgestern hier vorübergezogen sind. Die Trümmer eines abgeschossenen Jagdflugzeuges sind an den verödeten Strand gespült und in vielen Häusern sind Fenster und Türen durch wildernde Faschistenkolonnen eingeschlagen und die Wohnungen ausgeraubt. Die Plünderer haben uns längst bemerkt und ziehen sich in die Berge zurück. Sofort beziehen wir Stellung auf den Höhen. Eine Patrouille stellt das Gelände fest. Noch in der gleichen Nacht werden die Stellungen vorverlegt. Wir riegeln die Straße an einer Schlucht ab. Über die Berge kommen die Faschisten nicht. Flugzeuge und Schiffsgeschütze können uns in dieser Stellung wenig anhaben. Gegen Tanks sichern wir uns. Wir unterminieren vor uns die Küstenstraße hinter einer Biegung und warten mit Sprengladungen auf die faschistischen Tanks. Zur doppelten Sicherung bringen wir ein Tankabwehrgeschütz am Schluchtausgang in Stellung. Nun sollen sie nur kommen. Aber sie kommen nicht. Sie müssen uns schon bemerkt haben und gehen dem Kampf aus dem Wege. Wir reinigen die Straße vor unseren Stellungen von Leichen und Tierkadavern und arbeiten uns weiter vor. Kundschafter ziehen aus, das Meer entlang, weit in die Berge. Wir beobachten die feindlichen Späher und stoßen bis Galaonda am Meer vor. Wir besetzen die Orte Gualchos und La Garnatia in den Bergen und das vorspringende Cap de la Contrabiesa. Jetzt ist die rechte Flanke gesichert und wir können den Faschisten Galaonda wieder entreißen. Eine starke Patrouille stößt im Morgengrauen vor. Sie kommt bis an die ersten Häuser an der Straße. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 72. Teil, eine Niemandslandproduktion 2018. Literaturhinweis zum Nachlesen, der Spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten, herausgegeben und eingeleitet von Hans Christian Kirsch, erschienen im Deutschen Taschenbuchverlag München 1971. Wie graue Wölfe schlichen sich die Wolken von Fels zu Fels und Regengüsse krachten, wie echtes Trommelfeuer auf uns nieder, die frierend ihren Schützenlöchern wachten. Kein Sonnenstrahl drang durch in diesen Tagen und wäre nicht die Glut in unseren Herzen, so hätten wir die Kälte nicht ertragen. So einsam waren diese nackten Berge, das Fass des Feindes feuern uns beglückte, denn schneller rann das Blut, wenn durch den Nebel das Mündungsfeuer seiner Waffen zückte. Man griff zur Flinte und vergaß die Schmerzen, doch hätten wir die Kälte kaum ertragen, wär nicht so heiß die Glut in unseren Herzen. Wenn wir vom Hunger matt im Regen lagen und sich vor Müdigkeit die Augen schlossen, da ist an der Sierra Front im Regen gar manche bittere Träne mitgeflossen. Doch formte sich kein Mund zu einem Klagen, der Traum des Sieges glühte in den Herzen und ließ uns alle Kälte auch ertragen. Und ließ uns alle Kälte auch ertragen. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Grauer Tag hier im Zentrum von Barcelona, heute an diesem Samstag, an diesem 14. April 2018. Es ist kurz vor 10:30 und es sieht nach Regen aus. Es sieht nach Regen aus und der Weltfrieden ist in Gefahr. Der Hominid im Weißen Haus hat Syrien angegriffen. Mit seinen Komplizen Macron und Theresa May haben die USA, Frankreich und Großbritannien im Namen ihrer Länder in der Nacht Syrien angegriffen. Laut US-Kriegsministerium war die Aktion auf 3 Ziele angeblich begrenzt, die angeblich mit dem Chemiewaffenprogramm in Verbindung stünden. Diese Leute spielen mit dem Feuer, sie spielen mit dem Weltfrieden und nichts Gutes lässt sich dabei erwarten. Sie haben ja nun lange einen Kriegsgrund gesucht und mit diesen sogenannten Chemiewaffengeschichten haben sie nun offensichtlich einen Grund gefunden, um die Weltöffentlichkeit erstmal in den Medien reif zu bomben für einen neuen Krieg, für eine neue Runde im Angriffskrieg im Nahen Osten. Diesmal soll Syrien zerschlagen werden. Und danach ist der Iran dran. Das sind ungefähr die langfristigen strategischen Ziele der NATO und des Pentagon. Wir werden im Laufe der Sendung weiter über diese dramatischen Ereignisse berichten. Doch kommen wir zum Wahnsinn hier vor unserer Haustür, hier in unseren Straßen, hier um die Ecke im katalanischen Regionalparlament der Generalitat, die unter Zwangsverwaltung steht. Es gibt ein paar Neuigkeiten im sogenannten Fall Puigdemont. Es geht nämlich darum, dass die spanische Justiz nicht locker lässt. Nach der Schlappe in Schleswig-Holstein nehmen Madrider Staatsanwälte einen neuen Anlauf. Sie wollen den deutschen Amtskollegen neue Indizien über Carles Puigdemont vorlegen. Kriegen sie den Katalanen doch noch dran? Hierzu schreibt Herr Klaus Hecking im Spiegel von dieser Woche, genauer gesagt vom gestrigen Freitag, Folgendes. Ich zitiere, vielleicht liefert ja diese Razzia die Beweise, die Spaniens Justiz so dringend braucht. Donnerstag früher Morgen. Fahnder der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil betreten das Diplocat-Gebäude an der Avenida Diagonal hier in Barcelona. Stundenlang durchforsten die Uniformierten die Zentrale der Organisation, die einst im Auftrag von Carles Puigdemonts Regierung im Ausland für die Unabhängigkeit warb. Die Fahnder suchen nach Dokumenten und Dateien. Neue Indizien, die Vorwürfe der Staatsanwälte gegen Puigdemont und seine Mitstreiter untermauern sollen. Derselbe Morgen, 1200 Kilometer Luftlinie nördlich. Im Den Haager Hauptquartier der Europäischen Justizagentur Eurojust treffen sich Staatsanwälte des Königreichs Spanien und des Bundeslands Schleswig-Holstein. Die Spanier haben das Meeting einberufen. Madrider Medienberichten zufolge wollen sie den Kollegen aus Schleswig neues Material über Puigdemont präsentieren. Dieses soll den Deutschen klarmachen, dass sich der abgesetzte Präsident einer Reihe von Delikten schuldig gemacht hat. Von Veruntreuung über Aufruhr bis hin zum Hauptanklagepunkt der gewalttätigen Rebellion. Nichts dringt bis zum Abend nach draußen. Aber das Signal ist deutlich. Richter Pablo Llarena vom Obersten Gerichtshof und die Staatsanwälte geben nicht auf. Sie versuchen den Vorwurf der Rebellion nach der Schlappe vom vergangenen Donnerstag wiederzubeleben. Da verkündete das Oberlandesgericht OLG Schleswig-Holstein, eine Auslieferung Puigdemonts wegen gewalttätiger Rebellion sei von vornherein unzulässig. Und für die Prüfung des zweiten Haftbefehlsgrunds der Veruntreuung von Steuergeldern bedürfe es weiterer Informationen. Nun liefert die Madrider Justiz nach. Wenn sie Schleswig entsprechend starke Beweise präsentieren, können sie es doch noch schaffen. Puigdemont wegen Rebellion ausgehändigt zu bekommen und ihm dann wegen dieser Rebellion daheim den Prozess zu machen. Auch wenn Puigdemonts Anwalt behauptet, das Thema Rebellion habe sich bereits erledigt. Prinzipiell ist es durchaus möglich, wieder an den Vorwurf der Rebellion ranzugehen, sagt Frank Meyer, Der ist Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Zürich. Im Gespräch mit dem Spiegel. Zitat: Das Oberlandesgericht hat am vergangenen Donnerstag formal nur darüber entschieden, ob Herr Puigdemont in Auslieferungshaft kommt. Das war aber noch keine abschließende justizielle Entscheidung über die Zulässigkeit der Auslieferung wegen Rebellion. Der Berliner Strafrechtsprofessor Martin Heger sieht dies ähnlich. Prozessual sei noch alles offen, selbst Rebellion. Genau das wird natürlich auch hier wie wild diskutiert in den Medien, in den Foren. Ist es Rebellion oder ist es Aufruhr? Allerdings liegt die Messlatte hier sehr hoch. Erstens mangelt es an Belegen für Puigdemonts Beteiligung an Gewalttaten im Umfeld von Separatistendemonstrationen im katalanischen Herbst. Zweitens hält das Oberlandesgericht das Ausmaß der Gewalt für zu klein, um Puigdemont als Hochverräter nach deutschem bzw. Rebellion nach spanischem Recht auszuliefern. Es beruft sich auf ein älteres Urteil des Bundesgerichtshofs. Demnach liegt Hochverrat nur dann vor, wenn Demonstranten so viel Druck erzeugen, dass die Verfassungsorgane vor ihnen kapitulieren müssen. Das Oberlandesgericht werde seine rechtliche Bewertung nicht ohne weiteres umwerfen, sagt der Berliner Strafrechtsexperte Heger. Dies wäre aber anders, wenn aus Spanien bislang unbekannte Dokumente kämen, die nahelegen, dass Puigdemont eben doch zur Gewalt aufgerufen hat oder der spanische Staat kurz vor der Kapitulation stand. Gerade letzteres ist höchst unwahrscheinlich. Schließlich hatten die spanischen Sicherheitskräfte die Lage im katalanischen Herbst im Griff. Und als Madrid Puigdemonts Regierung absetzte und selbst die Kontrolle in Barcelona übernahm, gab es so gut wie keine Gegenwehr. Die Madrider Strafverfolger planen daher offenbar zweigleisig. Wie aus dem obersten Gerichtshof verlautet, könnte Puigdemont notfalls wegen Sedition angeklagt werden. Auf diesen Aufruhr, so heißt das, stehen bis zu 15 Jahre Haft. Und für dieses Delikt ist weniger Gewalteinsatz erforderlich als für Rebellion. Eine Auslieferung wegen Aufruhr wäre also einfacher zu erreichen. Spaniens Justiz müsste dafür einen neuen Haftbefehl nach Deutschland schicken, sagt der Schweizer Strafrechtsexperte Frank Mayer. Prozessual ist das ohne weiteres möglich. Der neue Haftbefehl würde neben den alten treten. Puigdemont ist nur vorübergehend auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht kann ihn noch immer wegen aller möglichen Vorwürfe ausliefern. Rebellion, Aufruhr, Veruntreuung, ja sogar bisher unbekannter Delikte. Es kann ihn aber auch überhaupt nicht ausliefern. Alles hängt davon ab, welche Belege die spanischen Strafverfolger finden. Am Donnerstag suchten sie eifrig. Mit deiner Einschätzung nichts völlig verkehrt, denn ich bin gut. damit wie man mit rechten Augen sieht, dir verfährt. Mit etwas Nachdruck deine Bildung verwehrt und wie man dir die Welt erklärt. Schlecht. Meine Faust für dich, die beste Medizin, um Rassismus wie dich doch noch zu erziehen, so wie sie es verdient, ein wenig zu erziehen, zu mehr Empathie. Oh, ich gut Mensch, du schlecht Mensch, ich bin zu gut für dich. Ich gut Mensch, du schlecht Mensch. Dabei siehst du auch noch scheiße aus. Geh noch besser zu mir in ein Reihenhaus und verklag doch deine Eltern, du Arme. Ja, verklag doch deine Eltern, du Flachbildschirm. Das war die Terrorgruppe, lustiger Name, Terrorgruppe, in einem Live-Konzert. Verklag doch deine Eltern. Dramatische Ereignisse heute Nacht. Die USA hat das Assad-Regime bombardiert. Hören wir einmal den Stand der Dinge und dann werden wir Werner begrüßen und werden die Ereignisse einmal kurz kommentieren. Knapp 8 Minuten braucht der Präsident, um der Nation zu erklären, warum die USA gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien Ziele in Syrien angegriffen haben. My fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces. Liebe Landsleute, vor kurzem habe ich den US-Streitkräften befohlen, Präzisionsschläge gegen Ziele zu führen, die dem Chemiewaffenprogramm des syrischen Diktators Bashar al-Assad zuzuordnen sind. The purpose of our actions tonight. Ziel unserer Aktion heute Nacht ist es, stark abzuschrecken von der Produktion, Verbreitung und Anwendung chemischer Waffen. Diese Abschreckung auszuüben, ist ein wesentliches nationales Sicherheitsinteresse der USA. Wenig später laufen im Fernsehen Bilder, die Explosionen in Damaskus zeigen sollen. Laut Pentagon wurden Forschungs- und Lagerstätten für Chemiewaffen zerstört. Erste Reaktionen in Washington, eine kleine Gruppe von Demonstranten vor dem Weißen Haus. I feel that we don't have the authority, the moral authority. Ich finde, wir haben nicht die moralische oder legale Autorität, ein anderes Land zu bombardieren unter dem falschen Vorwand, diese Leute zu schützen. If there's chemical weapons, we have not. Ob Chemiewaffen zum Einsatz kamen, wir haben noch keine Beweise gesehen und der Kongress hat diese Angriffe nicht genehmigt. Wir sollten das nicht tun. So I don't think we should be doing this. I think that the atrocities that have been committed. Ich denke, die Gräuel des Assad-Regimes sind moralisch unverzeihlich. Die internationale Gemeinschaft hat eine humanitäre Pflicht, um so etwas zu stoppen, aber ich weiß nicht, ob ein Raketenangriff der richtige Weg ist. I don't trust our president, but I hope that. Ich traue unserem Präsidenten nicht, hoffe aber, es gibt Leute, die wissen, was sie tun, damit keine syrischen Zivilisten zu Schaden kommen. US-Verteidigungsminister Mattis und Generalstabschef Dunford zeigen sich zufrieden. Das Assad-Regime hat die Botschaft im vergangenen Jahr nicht verstanden. Diesmal haben wir härter zugeschlagen und ein klares Signal an Assad und seine mörderischen Offiziere gesendet, dass sie für weitere Chemiewaffeneinsätze zur Verantwortung gezogen würden. Auf Nachfrage erklärt das Pentagon, anders als beim Angriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt im April 2017, habe man Moskau diesmal nicht vorgewarnt. Das erinnert alles verdammt an den Irakkrieg, an den Afghanistankrieg. Die Beweise liegen nicht vor, man hatte sie damals gefaked. Reagenzglas, Colin Powell fuchtelte da vor dem UN-Sicherheitsrat, vor den Kameras der Weltpresse herum. Dann hat man gefakte Luftbildaufnahmen gezeigt. Und die USA machen weiter, da, wo sie angefangen haben. Länder, die sie nicht kontrollieren, Länder, die nicht unter ihrem Einfluss und ihrer strategischen Fuchtel stehen, die werden gnadenlos weggebombt. Regime Changing nennen sie das, eine offizielle Doktrin der US-Regierungen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Auch im Studio Werner heute Morgen. Hallo, Werner. Ja, hallo. Guten Morgen. Es und es hier, wie man hier sagen würde. Schlechten wird. Morgen, könnte man sagen. Der Weltfrieden geht flöten. Seit heute Nacht 3 Uhr wird wieder bombardiert. Ne? Und zurückgeschossen. Ab 6.45 Uhr wird zurückgeschossen, genau. Und du hast ja am Anfang dieser Nachricht da dann gesagt, Bush bombardiert wieder. Und dann habe ich mir kurz überlegt, war das jetzt ein freudscher Versprecher oder fängst du jetzt über Irak an zu erzählen? Habe ich tatsächlich Bush gesagt? Ja. Gut. Aber du meinst genau, natürlich Trump. Das ist Trump. Genau die Geschichte, wiederholt sich genau gleich. Nur heute heißt er Trump und damals eben Bush. Ne? Also Vergeltungsschlag. Wir haben einen Vergeltungsschlag ausgeübt. Und man fragt sich natürlich, Vergeltung wofür? Ne? Und dann heißt es nicht etwa Einsatz von Chemiewaffen gegen eigene Bevölkerung, sondern heißt angenommener Einsatz von Chemiewaffen, vermutlicher Einsatz von Chemiewaffen. Also genau wie damals keine Beweise, beziehungsweise die gleichen Beweise wie damals beim Irakkrieg mit Saddam Hussein und den angeblichen Besitz von Massenvernichtungswaffen. Beweise? Keine. Und dann heißt es zum Beispiel gezielter Präzisionsschlag. Also man muss sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wie das da formuliert wird. Wie wenn es etwa ungezielte Präzisionsschläge geben würde. Ne? Aber auch dann heißt es nicht nur Präzisionsschlag gegen Anlagen, die im Zusammenhang mit der Produktion von Chemiewaffen stehen sollen. Also und wir werden natürlich nicht gegen die Zivilbevölkerung. Da kämen die nie drauf. Mein Gott, die sind doch so moralisch hochstehend, die diese Leute. Die werden ja nicht bombardieren, wollen sie damit niemals sagen. Ne? Aber wir wissen ja inzwischen, was die sogenannten Kollateralschäden sind. Ne? Und dann formuliert man vor allem gegen Anlagen, die im Zusammenhang und so weiter und so weiter. Ne? Ja, gut. Und auch wie damals wieder natürlich USA der Hauptkriegstreiber, aber natürlich wie immer im Zusammenhang mit Frankreich und Großbritannien. Die May sekundiert natürlich gleich und sagt, wir hatten keine Alternative zum Einsatz der Streitkräfte. Ne? Und Macron sagt, die Banalisierung vom Einsatz von Giftstoffen muss verhindert werden. Ne? Deutschland hält sich im Moment noch ein bisschen raus, ja. Aber natürlich, wer sich ganz offen freut über diese Geschichte, ist dann Israel und auch. Und die FDP. ja. Und Saudi-Arabien. Ne? Und der ganze Islamistenklüngel, der da dranhängt. Ja, aber das ist eben genau die Gefahr da. Und dass jetzt wieder, es brennt mehr denn je im Nahen Osten. Und also angefangen hat die Geschichte da in Syrien, da sagen wir 2011, ne, vor ziemlich genau 7 Jahren jetzt, wo dann der sogenannte arabische Frühling auch nach Damaskus kam. Ne. Und da hat Assad damals dann so am Anfang Konzessionen gemacht, hat die Notstandsgesetze aufgehoben, ne, und auch andere Parteien zugelassen, neben seiner Baath-Partei. Und dann hat sich eben die Sache dann trotzdem hochgeschaukelt, ne, die Gewalt von beiden Seiten, er hat dann auch noch Panzer eingesetzt, ne. Und das Gefährliche bei der Geschichte ist eben, was dahinter steckt. Also er und seine Baath-Partei, die sind Alawiten, also ja, könnte man sagen, so ungefähr wie die Schiiten dort, aber die Mehrheit der Bevölkerung in Syrien sind eben Sunniten, und die haben dann eben wieder Sympathien eher für, weiß ich, Saudi-Arabien, ne? Und die andere Seite da wäre dann auch damals immer mehr und mehr interveniert hat. In Syrien waren dann eben die Vertreter der Schiiten, sagen wir Iran und Libanon und die Hisbollah. Und eben, wie du vorher gesagt hast, geostrategisch immer mehr impliziert eben USA und Russland. Ne? Und also ich weiß nicht, natürlich niemand weiß es, wer weiß das? Wie Russland jetzt reagieren wird. Aber es gibt auch Hinweise dafür, dass die halt wieder die Form wahren wollen und nicht da jetzt wirklich zurückschlagen. Ne? Die USA hat wohl Russland kurz vorher informiert, dass sie das jetzt heute machen würde. Und auch Russland hatte schon vor ein paar Tagen seine eigenen Truppen aus der Gefahrenzone gebracht, ja. Und also es wurden heute Nacht tatsächlich keine Installationen getroffen, wo irgendwie russische Streitkräfte stationiert waren. Ne? Die haben auch ihre Kriegsschiffe aus dem Hafen von Damaskus aufs offene Meer rausgefahren, falls es da irgendwas zu bombardieren gab. Jedenfalls, man sieht viele, viele, viele Parallelen heute vom Trump-Regime zum damaligen Bush-Regime. Und zur Clinton-Regierung auch. Clinton hat ja seine Schwanzlutsch-Affäre und Trump hat diese Pornostar und diese Pussy-Grabsch-Affären, die hat er ständig am Hals. Und diese Typen beweisen sich dann natürlich auch international, indem sie ihren Macho-Wahn mit Bomben und Raketen raushängen lassen. Das ist vielleicht eine freudsche Deutung dieser ganzen Geschichte. Und natürlich auch dieser Mangel an Beweisen, der ist wirklich so offensichtlich, dass man sich wirklich fragen muss, wie viel schluckt die amerikanische Öffentlichkeit eigentlich immer wieder von ihren Präsidenten, die ihnen mit so einem gefährlichen und schmutzigen Unsinn ankommen, mit solchen Lügen. Dumm gelaufen, schreibt die Junge Welt heute für US-Verteidigungsminister James Mattis. Er musste nämlich einräumen, die Administration in Washington habe keine Beweise dafür, dass die syrische Regierung am vergangenen Sonnabend in der Stadt Douma einen Giftgasangriff verübt hat. Die sagen das ganz offen, wir haben keine Beweise. Ich glaube, dass es einen Chemiewaffenangriff gegeben hat, ist die Erklärung Mattis vom vergangenen Donnerstag bei einer Anhörung vor dem Kongress. Er glaubt also und wir suchen nach aktuellen Beweisen. Die USA selbst hätten allerdings keine Kräfte vor Ort. Deshalb kann ich Ihnen nicht sagen, Zitat wieder Mattis, dass wir Beweise hätten, auch wenn wir über viele Indizien aus den Medien, Achtung, den Medien und sozialen Netzwerken verfügen, dass entweder Chlorgas oder Sarin eingesetzt wurde. Diese berühmten sozialen Netzwerke werden eigentlich auch immer gefährlicher. Die sind nämlich zu 70% mit Fake News Müll verstopft. Und daher informieren sich diese Leute unglaublich. Am vergangenen Sonnabend hatten die sogenannten Weißhelme und andere Organisationen aus dem Umfeld der syrischen Islamisten von einem angeblichen Giftgaseinsatz in der zu Ostguta gehörenden Stadt Douma berichtet. Ein Hubschrauber habe ein Fass, sagen die immer, mit dem chemischen Kampfstoff abgeworfen, hieß es. Ich frage mich, wie wirft man denn aus einem Kampfbomber ein Fass ab? Warum sollen die da Fässer abwerfen? Das ist mir auch immer wieder ein Rätsel. Die syrische Armee verfügt doch über moderne Jets, Kampfjets, russischer Herkunft, ich sag schon sowjetischer. Na gut, wir befinden uns ja wieder im Kalten Krieg. Als Beleg wurden wieder Videoaufnahmen verbreitet, auf denen offenbar verletzte Kinder zu sehen sind, die von Helfern versorgt werden. Kaum kursierten diese Bilder im Internet, verurteilte US-Präsident Donald Trump über Twitter den sinnlosen chemischen Angriff und machte ohne Umschweife die Schuldigen aus. Präsident Putin, Russland und Iran sind dafür verantwortlich, das Tier Assad zu unterstützen. Diese Sprache ist an sich schon dermaßen denunzierend, dass man sich fragt, wie kommt so ein Typ dazu, sich vor die Mikros der Weltpresse zu stellen und so etwas zu verbreiten. Es ist unglaublich. Währenddessen bombardiert Israel hier und da auch immer wieder auf syrischem Territorium Einrichtungen, Installationen. Sie haben angeblich eine Militärbasis der Hisbollah bzw. der schiitischen Miliz aus dem Libanon, die da eine Militärbasis unterhalten soll und vom Iran gesponsert wird, haben sie natürlich auch so nebenbei mitbombardiert und so weiter. Das Ganze schaukelt sich mächtig hoch. Ja, der Trump, also dass es ernst wird, diesmal hat man ja schon vor ein paar Tagen gesehen. Erinnerst du dich noch, wie er da formuliert hat? Also wir werden unsere Geschosse, unsere Raketen sind schon unterwegs. Ja, die sind nice, die sind hübsch und neu. Genau, hübsche, neue und vor allem, weil er es eben nicht ist, intelligente Raketen. Ja, also so nicht. Schwätzt dieser Typ daher vor 3 Tagen schon und jetzt heute Nacht ist es eben passiert. Und ich meine, sicher ist es auch ein Punkt, so diese ganzen Skandale und Probleme, die damals der damalige und jetzt auch der jetzige US-Präsident haben, um eben von innenpolitischen Problemen abzulenken. Ne? Und also dieses ganze Geschwätz da, ne? Der bombardiert seine eigene Bevölkerung mit Giftgas, der bringt sein eigenes Volk um. Ja? Also wann jemals in der Geschichte haben die USA sich drum gekümmert, wie es dem Volk geht bei irgendeinem Militärdiktator auf der ganzen Welt und besonders in Südamerika. Ne? Oder es handelt sich um total undemokratisches Regime und wir müssen den Terror bekämpfen und so. Also da kann man nur sagen, der Voltaire hat es schon vor 200-300 Jahren gesagt, alle Kriege, egal was für Ausreden da kommen, alle Kriege sind nur Raubzüge. Um nichts anderes geht's. Und das erste Opfer bei einem Krieg ist die Wahrheit. In Deutschland sieht die Sache so aus. Die Kampagne Stimmungsmache gegen Russland und Chemiewaffenpanik hat bislang keinen Stimmungsumschwung erreicht. Die Leute sind also sehr resistent gegen einen neuen Krieg im Nahen Osten. Einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des ZDF zufolge lehnen 78% der Befragten einen militärischen Einsatz westlicher Staaten in Syrien ab. Die Drohung von Trump mit einem Raketenangriff weisen demnach 90% der Befragten zurück. 56% fürchten, dass eine US-Aggression in Syrien zu direkten militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und Russland führen könnte. Trotzdem halten sich die Proteste auf der Straße noch in Grenzen. Für gestern Abend hatte die Friedensbewegung in Hamburg zu einer Kundgebung gegen die drohende Eskalation in Syrien aufgerufen. Der völkerrechtswidrige Einsatz, heißt es da, fremder Truppen in Syrien hat unermessliches Leid über die syrische Bevölkerung gebracht und muss sofort beendet werden, heißt es in dem Aufruf des Hamburger Forums für Frieden und Völkerverständigung. Wir sagen Nein zum Krieg und fordern die Bundesregierung auf, alle Angehörigen der Bundeswehr aus Syrien und den umliegenden Regionen sofort abzuziehen. Mein Blick vergiftet von den Zweifeln an deiner Liebe zu mir, von meinen Ängsten, dich zu verlieren, schon der Gedanke ist mich erfriert. Ich wage mein schrecklich gemein und ich knie vor dir nieder und ich flehe dich an, verzeih. Ich weiß, ich bin ein ewiges Kind, das sich verlaufen hat in seinem eigenen Sinn. Ich tat dir weh, unsagbar weh, und ich habe dich noch nie so weinen gesehen. Ich weiß, ich bin ein alter Narr, seine Fehler wie Freunde um sich schaut. sich verlaufen hat, sein eigen Ziel. Es ist Samstag, der 14. April 2018. Hier beginnen die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Berlin, Meseburg. Nein, Meseberg. Ho, ho, ho. Meseburg gibt's auch, aber wir sind in Meseberg. Deutschland soll sich nach dem Willen der Bundesregierung weiterhin an dem Antipirateneinsatz Atalanta vor der Küste Somalias sowie an der sogenannten Ausbildungsmission in Mali, beide unter EU-Ägide, beteiligen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch auf seiner Klausurtagung im brandenburgischen Meseberg die Verlängerung beider Mandate bis Ende 2019. Die Personalobergrenze für das seit 2008 in Somalia befindliche Truppenkontingent bleibt bei 600 Soldaten. Die Zahl der in Mali tätigen deutschen Militärs soll dagegen um 50 auf 350 erhöht werden. Außerdem sollen Deutsche künftig auch als Berater und Ausbilder in den Sektorhauptquartieren der G5 Sahel-Eingreifstruppe voraussichtlich in Niger, Mauretanien und Tschad tätig werden. Der Bundestag muss den neuen Mandaten noch zustimmen. Da wird also im Tschad wird also unsere Demokratie verteidigt. Eine Meldung aus Johannesburg. Gedenken Tausender an Winnie Madikizela Mandela. Tausende Menschen haben bei einer Trauerfeier in Soweto der Anti-Apartheidskämpferin Winnie Madikizela Mandela gedacht. Familienmitglieder, Politiker, Aktivisten und Unterstützer feierten mit Reden und Gesang Mandelas jahrzehntelangen Kampf gegen das Apartheidssystem in Südafrika. Dein Mut angesichts des Todes, angesichts der Inhaftierung hat unsere Augen geöffnet und Generationen von Freiheitskämpfern inspiriert. Das sagte Vizepräsident David Mabuza am Mittwoch im Stadion von Soweto, Southwestern Townships, einem Stadtteil Johannesburgs. Madikizela Mandela hatte sich als erste schwarze Südafrikanerin zur Sozialarbeiterin ausbilden lassen und heiratete 1958 den Anwalt Nelson Mandela, der später zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes werden sollte. Das Staatsbegräbnis wird am heutigen Sonnabend stattfinden. Moskau, nach der Ankündigung Trumps vom vergangenen Donnerstag auf Twitter, Syrien bombardieren zu wollen, antwortete eine Sprecherin, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa: Intelligente Raketen sollen Terroristen treffen und nicht rechtmäßige Regierungen. Der Einsatz intelligenter Raketen, so das Außenministerium Russlands, könne ein Versuch sein, Beweise für einen mutmaßlichen Angriff mit Chemiewaffen am Wochenende in der syrischen Stadt Duma zu zerstören. Ist es vielleicht Absicht, alle Spuren einer Provokation schnell zu zerstören? Schrieb Sacharowa. Die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen, OPCW, hatte erst am Dienstag angekündigt, in Kürze Experten für eine Untersuchung nach Duma zu schicken. Das US-Verteidigungsministerium bzw. Kriegsministerium lehnt eine Stellungnahme zu künftigen Militäraktionen ab. Wir haben gerade gehört, diese sind nun schon erfolgt. Der russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow forderte, dass der UN-Sicherheitsrat sich mit den Drohungen Trumps befassen müsse. Am Dienstag waren in dem Gremium gleich drei Syrien-Resolutionen gescheitert. Zwei Anträge Russlands wurden abgelehnt, während Moskau seinerseits eine US-Resolution mit seinem Veto verhinderte. Berlin. Wohnungsnot und Verdrängung bringen Berlinerinnen und Berliner auf die Straße. Nach 10 Aktionstagen folgt heute, am heutigen Samstag, eine Großdemo in Berlin. Auf der Internetseite des Demonstrationsbündnisses wird Wohnen als Menschenrecht anlässlich der Ergebnisse einer Caritas-Studie von Januar 2018 diskutiert. An schrägen Ideen mangelt es nicht. Häuserballett, Miethaie, Grillfest und Stuhlkreise auf vielbefahrenen Kreuzungen sind nur einige der Protestformen, mit denen in Berlin auf steigende Mieten aufmerksam gemacht wird. Sie sind Teil der seit letzter Woche laufenden Aktionstage, die am heutigen Samstagnachmittag mit einer Großdemonstration ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Seit Wochen mobilisiert ein großes Bündnis aus unterschiedlichen Gruppen und Initiativen, um der Verdrängung in der Hauptstadt den Kampf anzusagen. Zu dem Bündnis der Vielen, das sich unter dem Schlagwort Mietenwahnsinn formiert hat, zählen mittlerweile über 200 Gruppen. Nachbarschaftskollektive und Mieterinitiativen gehören ebenso dazu wie soziale Einrichtungen, stadtpolitische Vereine und Gewerkschaften. Rund 60 unterschiedliche Protestaktionen initiieren sie diese Tage. So ruft beispielsweise der Mieterprotest Kosmosviertel für kommenden Freitag auf: Wir laden Anwohner und Unterstützer zum Protestgrillabend ein. Im Angebot Miethai, solange der Vorrat reicht. In Neukölln wurde dagegen zum Mietenblues-Tanzen eingeladen. Die Liste der Protestformen ist lang. Wir werden gleich auch im Barcelona-Nachrichtenblock über dieses Thema berichten, weil es hier eine ähnliche bzw. die gleiche Tendenz gibt. Dass die Lage in Berlin durchaus ernst ist, zeigte sich zuletzt am Montag in einer Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, wurde der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Berlin auf, Achtung, 310.000 Wohnungen beziffert. Hier in Barcelona, hatten wir letzte Woche gesagt, wurde der offiziell auf 100.000 Wohnungen beziffert. Insgesamt fehlten demnach in 77 deutschen Großstädten 1,9 Millionen Wohnungen für Haushalte mit geringen Einkommen. Die Autoren der Studie, zu denen auch der Sozialwissenschaftler und kurzzeitige Berliner Baustaatssekretär André Holm gehört, definierten bezahlbaren Wohnraum als solchen, bei dem die Miete nicht mehr als 30% des Haushaltseinkommens ausmacht. Untersuchungen wie diese belegen regelmäßig, dass Wohnen eine der drängendsten sozialen Fragen der Gegenwart ist. Einen dringenden Handlungsbedarf räumte auch eine Sprecherin der zuständigen Senatsverwaltung für Städteentwicklung und Wohnen gegenüber der Jungen Welt ein. Dieser sei aber auf Bundesebene verortet. Auf Landesebene werde bereits viel unternommen. Senatorin Katrin Lomschka von der Linkspartei begrüße die Organisation von Mietern für die Wahrnehmung ihrer Interessen, hieß es weiter. Neue Entwicklungen bezüglich der angekündigten Bundesratsinitiative Berlins für eine Änderung des Mietrechts im Bund konnten nicht vermeldet werden. Der Verweis auf die föderale Verantwortungsdiffusion überrascht wenig, ist er doch in der Debatte um steigende Mieten ein beliebtes Argument. Ich schlage vor, Werner, wir bringen den 100 Sekunden aktuellen Tages-Nachrichtenblock und dann hast du noch einiges, was du kommentieren möchtest. Moment, ich hole mal gerade hier die ARD-Seite rein und los geht's. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Militärschlag gegen Syrien. Die USA, Großbritannien und Frankreich haben Ziele in Syrien angegriffen. US-Präsident Trump nannte als Grund den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der Stadt Duma vor einer Woche, für den er das Regime von Präsident Assad verantwortlich macht. Reaktionen auf Militärschlag. Der russische Botschafter in Washington, Antonov, drohte auf Twitter mit Konsequenzen. Ein ranghoher Verteidigungspolitiker forderte ebenfalls harte Gegenmaßnahmen. Solche Angriffe seien Verbrechen gegen die Welt und gegen die Menschheit. Großbritannien und Frankreich verteidigen Militärschlag. Die britische Premierministerin May sagte, es gehe nicht darum, in den syrischen Bürgerkrieg einzugreifen. Vielmehr solle ein Signal an alle gesendet werden, die Giftgas einsetzten. Frankreichs Präsident Macron teilte mit, die Welt könne die Normalisierung des Einsatzes chemischer Waffen nicht hinnehmen. Untersuchungen nach mutmaßlichem Giftgasangriff. Im syrischen Duma beginnen Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, OPCW, mit ihrer Arbeit. Sie sollen klären, ob in der Stadt Chemiewaffen eingesetzt wurden, nicht aber, wer verantwortlich sein könnte. Fußball-Bundesliga, 30. Spieltag. Im Freitagsspiel haben sich Wolfsburg und Augsburg torlos getrennt. Die Wolfsburger von Trainer Labbadia bleiben damit in akuter Abstiegsgefahr. Das Wetter. Im Norden und Nordosten viele Wolken und Regen oder Gewitter. Im Süden freundlich. In der Mitte wolkig mit einzelnen Schauern. Höchstwerte 7 bis 23 Grad. Ja, wir haben es gehört. Das beherrschende Thema heute in den Medien, überall weltweit, ist der Raketenangriff der USA und seiner beiden Verbündeten, Frankreich und Großbritannien, auf Syrien. Ein Angriff, der sowohl am UN-Sicherheitsrat als auch am US-Kongress, am britischen Parlament und an der französischen Nationalversammlung vorbeigeschleust wurde. Man bombardiert einfach mal so ein Land. Ja, also über die Rolle von Großbritannien, Frankreich haben wir ja schon geredet. Deutschland hält sich im Moment noch, versucht sich noch ein bisschen fein rauszuhalten. Russland ist nicht klar, halten die sich raus und treten dann nur verbalradikal auf oder schlagen sie auch in irgendeiner Form zurück. Bei Kriegen, sagt man ja, weiß man immer, wie sie anfangen, aber nie, wie sie weitergehen und aufhören. Jetzt Spanien, die haben wahrscheinlich die spanische Regierung inzwischen auch schon irgendein dümmliches Kommuniqué rausgegeben. Ich weiß das nicht. Aber wir können ja schon vermuten, auf welcher Seite von denen kann man nichts erwarten. Spanien da steht. Ja. Da nur als kleiner Hinweis darauf. Rajoy war vor ein paar Tagen in Saudi-Arabien. Und nee, der war, glaube ich, hier, da der Abgesandte von Saudi-Arabien. Aber unser König und die Leti, seine Leti, die sind dort hingefahren. Also gute Connections, da werden wieder Geschäfte gemacht. Also Spanien hat jetzt gerade wieder, weiß ich, wie viele Kriegsschiffe an die verkauft. Ja. Und aber natürlich diese Kollaboration mit Saudi-Arabien wird von vielen Sektoren der spanischen Gesellschaft hier verurteilt. Also Izquierda Unida, Podemos, auch Amnesty International natürlich. Und zu dieser Kritik sagt jetzt der Sprecher von dieser PP-Regierung, Rafa Hernando, ja, diese ONGs, also diese Nichtregierungsorganisation, spielt also auf Amnesty International an, die leben ja von den Steuern der Spanier, ja. Und wenn die kritisieren, unsere Politik da kritisieren, dann vergessen sie, dass dadurch ja auch Arbeitsplätze geschaffen werden, die wiederum die Steuereinnahmen erhöhen. Und daraus bekommt ihr eure Subvention. Ne? Und da muss man nur dazu sagen, also wieder mal eine freche Lüge, weil gerade Amnesty International, die bekommen nicht einen einzigen Euro weder von der spanischen noch von sonst einer Regierung. Die Amnesty International wird ausschließlich finanziert von seinen über 80.000 Mitgliedern. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Ja, ich habe einen kleinen Nachrichtenblock hier über die Ereignisse und Meldungen zusammengestellt, der unsere Stadt betrifft. Die Barcelona-Nachrichten vom heutigen Samstag, dem 14. April 2018. Da ist zuerst einmal das Thema Obdachlosigkeit. In Barcelona leben offiziell 1026 Menschen auf der Straße, was einen Anstieg in den letzten 10 Jahren um 56% bedeutet. So berichtet die Fundación Arrels. Über 2000 Menschen, die wohnungslos sind, werden von der Aktion Acampado por Drets, könnte man übersetzen mit Zeltlager für die Menschenrechte, vertreten, von denen ca. 50 Personen auf der Plaza Catalunya kampieren. Sie fordern Folgendes: ein Obdachlosenhotel, das Recht, in allen städtischen Sportzentren duschen zu können, einen entsprechenden Berechtigungsausweis und eine Gratis-Fahrkarte, die will ich gerne auch haben, du wahrscheinlich auch, um alle öffentlichen Verkehrsmittel uneingeschränkt nutzen zu können. Ferner fordern sie Sozialküchen, wo sie freies Essen kriegen und freien, kostenlosen Zugang zu allen sozialen Einrichtungen. Trias soll da auch sich für ausgesprochen haben, weil es ja gegen Ada Colau geht. Thema Ungleichheit. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau hat als Ziel proklamiert, die Ungleichheit zwischen armen und reichen Stadtvierteln innerhalb der nächsten 10 Jahre um 10% zu senken. Diese ist eine von 12 Zielvorgaben der, Achtung, das heißt Municipalstrategie 2017-2027 für die Garantie der sozialen Rechte in der Stadt Barcelona. Thema Separatismus. Die Separatistenorganisation Òmnium Cultural hat sich vorgenommen, das traditionelle Sant Jordi-Fest am 23. April, dem Tag der Roten Rosen und Bücher, zu einem politischen Independentismus-Protest umzufunktionieren. Man solle gelbe Rosen schenken, hieß es zuerst, doch aufgrund der zahlreichen Proteste, sogar aus dem eigenen Lager, gegen diesen Traditionsbruch, empfehle die Òmnium-Strategen nun, gelbe und rote Rosen zu schenken. Gelb steht hier als Protestfarbe für die Kampagne zur Freilassung der inhaftierten Separatistenführer. Protestkultur 2. Anlässlich des Besuchs des spanischen Königs Felipe VI. Zu einem Staatsakt des Justizministeriums hier in Barcelona protestierten die CDRs vor dem Auditorium gegen Monarchie und spanischen Staat. Die Mossos de Escuadra-Polizei hatte alle Zugänge zum Gebäude mit starken Einsatzkräften abgeriegelt. Thema Verhaftungen. Eine Vertreterin der CDR wurde am Dienstag in Viladecans von der Guardia Civil verhaftet. Die Staatsanwaltschaft wirft der jungen Frau Rebellion und Terrorismus vor. Weitere 6 Personen wurden parallel dazu von der katalanischen autonomen Polizei Mossos d'Esquadra festgenommen. Auch ihnen wirft man Ausübung von Gewalt, Behinderung des Straßenverkehrs, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und vieles andere vor. Alle befinden sich zum Teil unter Auflagen wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft hat überdies die Anschuldigungen wegen Rebellion und Terrorismus gegen die junge Frau aus Viladecans wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Landfriedensbruch und schwere Gefährdung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr sind nun die Anschuldigungen. Naja, die machen mit dem Independentismus im Moment, Werner, habe ich den Eindruck, das, was sie sonst über ihre Repressionsapparate eigentlich nur mit der militanten Linken machen. Die holen den ganz großen Justizknüppel raus, die ganz große Pressekampagne und dann wird geschrien, das sind kriminelle Vereinigungen, das ist doch eigentlich Terrorismus, die wollen unsere schöne Gesellschaft und unsere verfassungsmäßige Grundordnung kaputt machen. Und alle diese Sachen, die man normalerweise in Deutschland oder in anderen Ländern, wie gesagt, gegen militante Linke einsetzt, die kriegt nun auch der bürgerliche Independentismo hier zu spüren. Und jetzt sehen Sie selber einmal, wie das so ist, wenn der Staat auch gegen Sie den großen Knüppel rausholt. Ja, das ist tatsächlich die Parallele. Nach dem, was jetzt hier passiert, fühle ich mich tatsächlich sehr oft, erinnere ich mich dann an die 70er Jahre in Deutschland, ne, wo dann, also zuerst hat es so angefangen, dass es nicht mehr bewaffnete Aktionen sind, sondern der Stadtguerilla, sondern das waren Terroristen. Aber dann kann man ja von mir aus unterschreiben, Besonders dann, wenn es nicht nur gegen Politiker und Arbeitgeber, Präsidenten oder Militärs geht, sondern auch Zivile dabei umkommen. Gut, von mir aus ja. Aber dann ging es sofort weiter, dass natürlich dann Unterstützung von Terrorismus ist dann auf einmal auch nicht mehr nur, wenn du einem gesuchten Terroristen Unterschlupf gewährst, sondern auch wenn du irgendwo einen Artikel schreibst in der Zeitung, plötzlich ist alles Terrorismus und genau das Gleiche findet hier auch statt. Also das ist wirklich sehr bedenklich. Was mich erstaunt hat, auch bei der Hausdurchsuchung bei dieser jungen Frau, Tamara Casado heißt die, glaube ich, wurden leere Weinflaschen entdeckt. Und das war wieder der alte Knüller der Bombenwerkstatt. Da gibt es ja damals ein schönes Lied von Tonsteine Scherben. 10 leere Flaschen Wein können leicht 10 Mollys sein. Und das ist wirklich die absolute Parallele dazu. Ja, Werner, kommen wir zu einem traurigen Thema für dich. Barca-Depression habe ich hier in meinem Barcelona-Katastrophenblock stehen. Lange Gesichter und depressive Stimmung unter dem Barcelonismus herrschte am Mittwoch vor, nachdem der FC Barça das Rückspiel im Halbfinale gegen den AS Rom in Rom mit 0:3 verloren hatte. Außerdem hatte das Milliardenteam des FC Barça miserabel gespielt. So ungefähr 1 Milliarde steckt in dieser Mannschaft. Ein Freund von mir hat gesagt, so spielen die, wenn sie nicht gedoppt sind. Was hältst du von dieser Aussage? Nein, findest du, das ist Verleumdung oder würdest du den anklagen? Nee, also gut, ich habe das Spiel gesehen und offensichtlich Barça hat so schlecht gespielt, wie schon seit Jahren nicht mehr, könnte man fast sagen. Und ist dann zu Recht ausgeschieden. Rom war einfach viel besser. Gut, für mich war es ein Fehler der Taktik vom Trainer. Wenn die also relativ schnell das erste Tor machen, dann darf man nicht auf Teufel raus versuchen zu verhindern, ein zweites oder dann auch noch ein drittes Tor. Dann muss man angreifen, das, was Barca am besten kann. Ja? Wenn die nur ein Tor geschossen hätten, der Barca, ja, dann wäre das anders ausgegangen. Gut, aber ich war gerade überrascht, wo du sagst, am Mittwoch war ich überrascht, weil ich frage mich erst am Mittwoch, diesen Mittwoch, also ich habe das schon überwunden, mir kommt es vor, wie wenn es letztes Jahr gewesen wäre. Gut, das waren die Worte eines Barca-Fans. Vor dem Picasso-Museum in der Calle Moncada. Es ist Donnerstagmittag, kurz vor 14 Uhr. Die Angestellten streiken. Eine Gruppe der Angestellten steht hier vor der Tür des Museums. Hier steht ganz klar Ciudad Art. Da vorne steht Estamos en Huelga, auf Englisch direkt Museo Picasso Strike. Hier steht auch in allen Sprachen auf Deutsch, unterstützt den Streikfonds. Und hier haben wir ein Transparent vor dem Picasso-Museum. Hier steht Fora Subcontractors, ETTs, tots affixes de plantilla. Das heißt, die Herren Direktoren des Picasso-Museums und auch aller anderen Museen, hat uns gerade ein junger Mann erzählt, haben ein sehr raffiniertes System von Subcontratos, von Subunternehmen, die Angestellten mit kleinen Zeitverträgen abspeisen und damit den Tarifmantelvertrag und den Mantelvertrag umgehen und den Leuten praktisch keine Rechte einräumen. So sieht's aus in Barcelona. Die Arbeiter verlieren immer mehr Rechte. Contra els abusos de la subcontratación. Hier geht es gegen den Missbrauch der Subunternehmen, die mittlerweile die Rathäuser kontrollieren? Wir sind im Streik. Sie sind im Streik? Genau, ja. Sagen Sie uns doch, Sie sprechen gut Deutsch, warum streiken Sie? Ein bisschen. Wir streiken gegen die Outsourcing-Situation, die wir haben in dem Museum in Barcelona. Das heißt, das Museum ist jetzt geschlossen fürs Publikum? Das Sache ist, dass die Arbeiter sind im Streik, alle die Arbeiter in dem Museum sind im Streik, aber die Firma hat gebracht Sicherheit, Arbeiter von draußen, die Arbeiter nicht hier, um die Arbeiter auszutricksen. Das heißt, das sind Streikbrecher, genau. Son los Esquiroles. Exakt. Aber sie sind Streikbrecher, die arbeiten nicht hier. Sie sind nicht Streikbrecher, die machen nicht die Streik. Nein, sie sind, genau. Hergeholt um worden, die Arbeiter zu, um euch praktisch auszutricksen. Genau. Ihr seid also vor der Tür und streikt, aber das Museum ist offiziell geöffnet. Genau. Und die Japaner und die Ausländer können reinkommen. Es gibt Leute, die drin gehen, aber es gibt viele Leute, als wir erklären die Situation. Solidarisch mit uns und verstehen die Situation und wollen nicht drin gehen. Aber und das ist ungefähr, was passiert hier. Und wir werden hier sein den ganzen Tag, weil sie werden das nicht schließen. Und wir versuchen, uns zu verteidigen und unsere Rechte zu verteidigen. Das ist gut, das ist richtig. Und Sie machen das für euch, oder? Für Contrabanda FM ist ein freies Radio hier in Barcelona. Ich kenne es, ja. Und ich habe da eine Sendung auf Deutsch. Also auf Deutsch, auf Spanisch, auf Katalanisch, was kommt. Ach so. Aber meistens auf Deutsch, auch für das deutsche Publikum und auch fürs Internet und die Leute. Ich höre diese Radio. Nicht oft, aber ich habe es gehört, ja. Wir haben in ein anderes Programm gegangen, als wir einen anderen Streik haben in der Auditorium gemacht und wir haben auch in einem Programm mitgemacht. Genau. Ja, wir hatten ein großes Sonderprogramm beim Generalstreik vor ein paar Jahren. Ja, aber ich rede über ein Programm, die reden über Arbeiter-Sache, Arbeiterprobleme, Arbeiter. Ah ja, gut. Ja. Ich glaube, dass ich habe dein Programm gehört. Ja? Ja, deine, wie sagt man, Stimme kommt dir bekannt vor. Ja, ein bisschen, ja. Ja, danke. gut, hör weiter. Und wir senden das natürlich und wir werden über euch berichten. Ich werde auch euer offizielles Pressemanifest verlesen. Genau. Und wenn Sie wollen, wir haben jetzt nicht auf Deutsch, wir haben es auf Englisch, Französisch, Italienisch. Ja, ist egal. Ich habe schon auf Englisch und auf vielleicht auf Spanisch oder auf Katalanisch. Und wenn Sie können die Aussendung in unserem Mail schicken, das mache ich. Wir werden das auch hören. Natürlich. Gut. Ja, gut. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Gut. wir grüßen alle die ganze Arbeiterklasse der Welt. Gut. Und ich hoffe, dass das wird bald in vielen anderen Plätzen passieren. Und es gibt nicht noch, es gibt kein anderes Weg außer kämpfen. Noch eine letzte Frage. Was können die Hörer und wir noch tun, um euch zu unterstützen in diesem Streik? Als wir sagen in diesem Broschüre, ihr könnt in dem Twitter @baga-magma oder baga-ciutat, die sind die Firmen, die sind im Streik. Wir können das Twitter hashtaggen auf Twitter und so. Und auch wir können uns helfen in der Streikfonds, die wir haben hier in dem Piket. Gut, ihr habt eine Streikkasse. Wo ist die Streikkasse? Ich tue da was rein. Eine. Ich gebe es dir und du tust es in die Streikkasse. So, einverstanden? Gut. Ja, gut. Gut. Und ich habe auch ein Konto hier. Ja? Das ist 018-24-003-17-02-015-3-8-4-0-4. Das ihr könnt benutzen auch, um uns zu helfen. Welche Bank ist das? Ich weiß nicht. Ist das die Kasha? Nein, ist die BBVA, ich glaube. Ja, das macht keinen Unterschied. Und die wichtigste Sache, machen kann, um uns zu helfen, ist in der Arbeitsplatz von irgendwo den Streik zu anfangen und zu mitzumachen. Mitzumachen, weil das ist unsere wichtigste Methode für das rote Glas, um unsere Konditionen zu verbessern. Und das ist, was wir versuchen zu machen und was wir bieten, alle die Arbeiter zu machen. Dieser Streik ist nicht die, wird nicht die letzte sein und ich hoffe, dass das wird bald in andere Plätze auch passieren. Dann wünsche ich euch viel Glück, meine Solidarität. Vielen Dank. Mein Name ist Detlef Jeskas, ich bin von Kontrabande FM Niemandsland. Gut. Und alles Gute, bis bald. Sehr gut. Ich muss jetzt leider arbeiten, sonst würde ich noch ein bisschen hier bleiben. Sehr gut, kein Problem. Tschüss. Wenn du kannst uns die Programm schicken, wir werden das auch. Ja, ich werde das am Samstag, das ist im Podcast. Gut, sehr gut. Das ist in meinem Podcast. Moment, ich gebe dir jetzt die Karte. Bleiben wir hier in Barcelona bei den Barcelona-Nachrichten. Rathaus und Colau-Bullying. Keine Straßenbahnerweiterung und kein Multireferendum soll es in Barcelona geben, zumindest nicht in nächster Zeit. Das Plenum im Rathaus bzw. Stadtparlament hat geschlossen gegen diese zwei Projekte von Barcelona en Comú, der Bürgermeisterin, gestimmt. Es ging bei dem Multireferendum, Achtung, unter anderem auch um eine so wichtige Angelegenheit wie die Remunizipalisierung der städtischen Wasserversorgung, die von den Vorgängern im Rathaus an private Investitionsfonds verkauft worden war. Kurios in diesem Zusammenhang ist, dass die sogenannte linksradikale KUP genau hier gegen das Referendum gestimmt hat, obwohl sie doch für die Interessen des Separatismus ein Referendum als Allerheiligtum erklärt hat. Referendum, Referendum, Referendum. Wenn aber nun ein Referendum zur Remunizipalisierung des Wassers zum Beispiel ansteht, dann stimmen sie aus separatistischen Gründen dagegen. Schöne neue Dschihad-Welt. 10 Dschihadisten wurden vom Bundesgericht Audiencia Nacional zu 8 bis 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Die von den Mossos de Escuadra verhaftete Terrorzelle hat im Jahr 2015 geplant, Achtung, an strategischen Orten hier in Barcelona Attentate zu begehen und als besonders grausamen Terror-Spezialeffekt eine weibliche Person zu entführen, sie in einen orangenen Overall zu stecken und ihr den Kopf abzuschlagen. Toller Plan. Thema Wanderzirkus Puigdemont. Der unter Justizaufsicht in Berlin weilende Ex-Präsident und Justizflüchtling Carles Puigdemont erhielt an seinem Kreuzberger Aufenthaltsort Besuch vom antikapitalistischen KUP-Chef Carles Rieder. Es ging bei dem Treffen des neoliberalen Puigdemont mit dem Antikapitalisten Rieder um Propagandastrategien für eine nationalistische Katalanenrepublik. Ja. Da trifft sich der Krawattenmann mit dem Linksradikalen und die machen zusammen einen Plan. Tolle Sache. Ja. Also dazu möchte ich lieber nichts sagen. Aber wir haben ja schon öfter gesagt, dass man ihm eines zugestehen muss, diesem Puigdemont den Konflikt hier auf die internationale Ebene zu bringen. Und inzwischen ist es sogar so weit gegangen, dass der dass es geschafft hat, dass inzwischen Hunderttausende von kleinen Kindern in Deutschland ein Kinderlied singen, das heißt Viva Puigdemont. Also mindestens hören, wenn das katalanische Ohren hören, Viva Puigdemont. Das verstehen die, aber was die Kinder natürlich wirklich singen, ist Biba Putzemann. Aber das hört sich dann so ähnlich an und auch da sieht man wieder, wie die Katalanen jetzt schon versuchen, die Kinder zu indoktrinieren. Ne? Es tanzt ein Biba Putzemann in unserem Hause, herum, fidibum. Es tanzt ein Biba Putzemann in unserem Haus herum. Er schüttelt sich, er rüttelt sich, er wirft sein Säckchen hinter sich. Es tanzt ein Viva Puigdemont in unserem Haus herum. Viva Puigdemont, Viva Puigdemont, Viva Puigdemont. Es tanzt ein Viva Puigdemont in unserem Haus herum. Mitsingen, Werner. Es tanzt ein Viva Puigdemont in unserem Haus herum. Biddlebum. Er wirft sein Säcklein her und hin, was ist wohl in dem Säcklein? Stein drin. Es tanzt ein Biber, Butzemann, in unserem Haus herum. Biber, Butzemann, Biber, Butzemann, Biber, Butzemann, Biber, Butzemann. Ja, Viva Butzemann haben wir jetzt aber nicht Biber, gehört. Biber, Butzemann, Biber, Butzemann. Biber Butzemann. Biber Butzemann. Es tanzt ein Biber Butzemann. Was für ein schöner Sonntag. Putzkemon in unserem Haus herum. Gut, machen wir weiter mit dir, Werner. Wir haben ja natürlich deutsche Ohren und deshalb hören wir da nicht Viva Butzemann, wir hören Viva Butzemann. Aber man muss vielleicht dazu sagen, dass der Butz oder der Butzemann in Süddeutschland oder in der Schweiz auch, das ist so eine Art Kobold, ja, so eine Art Heinzelmännchen. Ja, auch Schratt, ein Schratt, ja. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, da was für ein Typ da in unserem Haus, also in Deutschland, herumtanzt. Ja, das ist also eine Hörerin, der ist aufgefallen, dass Biber Butzemann so ähnlich klingt wie Viva Butzemann. Und dann haben sie da was draus gemacht. Es tanzt ein Biber, Butzemann. Jetzt haben wir, glaube ich, die Version mit Butzemann. Moment. Biber, Butzemann. Biber, Butzemann. Biber, Butzemann. Biber, Butzemann. Biber, Butzemann. Das war also unser Biber, Butzemann-Song im heutigen Niemandsland. Weiter im Katastrophenblog. Thema Regentage. Herrliche Regentage gab es diese Woche in ganz Spanien und auch hier in der Stadt Barcelona. Es regnete wie verrückt, in Strömen, aus Gießkannen, aus Eimern. Wahre Wolkenbrüche gab es zu melden. Und so langsam füllen sich, das ist der tolle Effekt, die Stauseen mit dem lebenswichtigen Nass. Thema Barça-Architektur. Das Mini-Estadi soll abgerissen werden und in der Sportstadt Joan Campa unter dem Namen Johan Cruyff Stadium neu errichtet werden. Das neue Camp Nou soll erweitert werden und 105.000 Zuschauer fassen können. Da wird es geben Verwaltungsgebäude, Restaurants und ein Hotel, Achtung, mit 9.000 Quadratmetern. Das ist also das ehrgeizige Projekt des Barcelonismus. Thema Gentrifizierungswahn und der Kampf dagegen. Das Sindicat de Llogaters, das Mietersyndikat, hat Barcelona mobilisiert und fordert die Mieter auf, kollektive Mietverträge zu fordern und sich massenhaft zu organisieren. Nur so sei es möglich, den Miethaien und Spekulanten das Wasser abzugraben. Seit bekannt ist, dass 10 große Immobilienhaie und Investitionsgeierfonds ca. 3000 Wohnungen in ihren Besitz gebracht haben, organisiert sich das Syndikat der Mieter, um sich gegen die Halsabschneiderei auf dem Wohnungsmarkt wehren zu können. Erste Erfolge zeichnen sich bereits ab, denn es ist in einigen Fällen bereits gelungen, Wuchermieterhöhungen von 50-100% auf 10% herunterzudrücken, wenn die Leute sich organisieren. Die Mietvertragsregelung der Regierung Rajoy, das heißt diese Mietrechtsnovelle, die die Dauer von Mietverträgen auf 3 Jahre reduziert hat, ist eine perverse Anomalie auf dem europäischen Wohnungsmarkt. Quasi eine Einladung an das internationale Raubtierfinanzkapital, sich das Land unter Kontrolle zu holen. Und die letzte Nachricht im heutigen Katastrophenblock der Barcelona-Nachrichten ist das Thema Gewalt. Billiges Heroin, Narcopissos und Gewalt. Das ist eine besorgniserregende Mischung an urbanen Plagen, die die Bewohner der Stadt zu Protesten veranlassen. Nachdem am Mittwoch ein Messerkampf mit Machete auch noch auf offener Straße im Raval von Leuten mit Handys, von Nachbarn mit Handys gefilmt worden war, protestieren immer mehr Anwohner gegen die Verwahrlosung ihres Wohnviertels und ihrer Wohnviertel. Das findet nämlich auch in anderen Vierteln statt. Auf einem Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Werner, sieht man einen Narkomann mit einer Machete, die ist ziemlich lang, die ist also so lang wie, könnte man sagen, ein Unterarm, der einem Gegner im Straßenkampf eine blutige Wunde zufügt. Der Typ wird nachher ins Krankenhaus gebracht. Die Mossos-Polizei brauchte ungefähr 45 Minuten, bis sie am Einsatzort war. Auch das spricht nicht gerade für die Bekämpfung der Gewalt in dieser Stadt. Noch kurz nach den Barcelona-Nachrichten noch was, was ganz Spanien betrifft. Also wir haben sie immer noch, unsere Regionalpräsidentin Cifuentes in Madrid. Also weiterhin findet sie ihre Masterabschlussarbeit nicht. Die Uni selber findet sie auch nicht. Sie war also auch nicht eingeschrieben. Dann 2 Jahre später war sie dann plötzlich doch eingeschrieben, hat sich nicht präsentiert, hat dann aber doch bestanden. Die Akte, das Protokoll, wo sie dann ihre Arbeit verteidigt hat, existiert auch nicht oder ist nicht auffindbar. Und ihr Doktorvater oder ihr Mastervater, ein gewisser Herr Conde, der erteilt dann den Auftrag, diese hypothetische Akte zu rekonstruieren. Also mit anderen Worten, sie zu fälschen, sich aus den Fingern zu saugen. Nachzufälschen. Ja, und übrigens, der Typ selber hat im Vorjahr, ein Jahr davor, wo sie angeblich ihren Master gemacht hat, eine Vorlesung gehalten über die Fälschung von Dokumenten. Aber gut, mindestens der musste inzwischen zurücktreten. Aber das Ganze zieht jetzt weitere Kreise. Der Sprecher der PP, Pablo Casado, der kommt jetzt raus, der hat auch sein Curriculum aufgeblasen mit anderen Titeln, angeblich aus Harvard, Georgetown und so weiter. Dieser aus Harvard war ein 4-tägiger Kurs irgendwo in einem Kaff in Extremadura oder in Zentralspanien. Ja, ja, ja. Also das ist auch möglich. Macht 4 Tage oder eine Woche oder so. Man zahlt 8.000 Euro dafür und dann kann man hier in Spanien einen Harvard-Titel bekommen, ne? Oder andere Dinge auch. Da Sachen, wo man sich einschreiben kann ohne jede Vorbedingung, keine Requisiten. Ne? Also noch nicht mal abgeschlossenes Studium. Brauchst du da, du bezahlst nur zwischen 2.000 und 8.000 Euro dafür und dann hast du den Titel. Also jetzt stellt sich raus, dass diese Universität und wahrscheinlich andere Universitäten auch noch, aber besonders diese Universität Juan Carlos in Madrid, das war wie so eine Fabrik, eben Politikern von der PP, hauptsächlich um die mit Titeln zu versorgen, um deren Renommee aufzuputzen. Was Ähnliches passiert zum Beispiel mit der Polizei, der, auch mit dieser Universität. Da gab es im Baskenland einen Kommissar, der hat dann geklagt dagegen, dass ein Vorgesetzter irgendwie zu hoch in der Besoldungstabelle eingestuft ist. Und dann hat man das überprüft vor Gericht und tatsächlich, das stimmte. Ja, was macht man dann also jetzt mit den 2000 Kommissaren, Oberkommissaren und so, die zu hoch eingestuft sind? Man schließt einen Vertrag von der Polizeidirektion oder weiß nicht mehr, oder vom Innenministerium mit dieser Universität und nach einem Jahr bekommen diese Leute dann ihren Titel, werden höher eingestuft. Ne? Ich glaube, 2000 Leute waren davon betroffen. Also in einem Jahr, was für andere Leute 4 Jahre bedeutet. Ne? Aber gut, unsere Cifuentes, aller Widrigkeiten zum Trotz, sie steht da wie ein Fels in der Brandung. Ich habe alles richtig gemacht, nichts zu Schulden kommen lassen. Alles ist dokumentiert. Ich trete nicht zurück. Und natürlich immer mit Unterstützung ihrer Partei. Und also es fehlt jetzt nur noch, dass er hingeht und sagt, ich weiß ja, dass ich nicht eingeschrieben war. Ich weiß ja, dass ich nicht an den Vorlesungen, an den Prüfungen teilgenommen habe. Ich weiß ja auch, dass ich keine Masterabschlussarbeit präsentiert habe. Aber da mir die Uni das alles bestätigt, bin ich gezwungen, davon auszugehen, dass alles korrekt und in Ordnung ist. Musik. Werner, ich habe hier eine kleine informelle Feier vorbereitet. Ich habe ein Publikum. Ey Leute, mal einen Applaus für Werner. Danke, danke. Ich will dir hier offiziell ein paar Titel überreichen, Werner. Niemandsland. Als Präsident des Niemandslandes möchte ich dir zuerst einmal die Ehrendoktorwürde verleihen für Ultrakurzwellenkommunikation. Ab jetzt wirst du heißen Dr. Honoris Causa der Universität Niemandsland in Ultrakurzwellenkommunikation. Die Urkunde liegt hier vor. Ich habe sie schon unterschrieben. Du brauchst dann nachher nur abzuzeichnen. Du kannst ruhig etwas dazu sagen, dass dir eine große Ehre ist, dass du zutiefst erfreut bist. Dann bekommst du nämlich den Master noch im Mikrosprechen. Ein Master im Mikrosprechen, den habe ich dir auch hier vorbereitet. Ich bin so bewegt, zutiefst gerührt. Ich habe jetzt einen richtigen Kloß im Hals. Also es tut mir leid, ich kann wirklich nichts weiter dazu sagen. Hey, viva Werner! Viva Werner, der neue Ehrendoktor. Ja, Herr Doktor. Werner, Herr Doktor. Die Urkunde zum Geheimrat ist auch noch hier in einer Mappe. Die muss ich allerdings noch absegnen lassen von den anderen von Kontrabanda FM, weil das ist nun doch ein zu hoher Ehrentitel, den kann ich nicht alleine vergeben, da müssen die anderen Programme alle noch mitmachen. Geheimrat. Du kannst doch die Unterschriften fälschen. Concierge Secret. Tu doch auch die Unterschriften fälschen, das merkt doch keiner. Gut, zum Schluss wollte ich noch etwas sagen zum Thema YouTuber. Du hast letztens mal erzählt, dass ein Ziel von vielen jungen Leuten ist, Berufswunsch YouTuber. Da ist im Spiegel ein toller Bericht über den Medienwandel und über die YouTuber. Der Bericht heißt Code mit Superkräften. Ein Buch für Nichtleser. Der YouTuber-Star Paluten hat einen Roman veröffentlicht und springt auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Auf YouTube sind normale Menschen erfolgreich, die sich oft bei sehr normalen Dingen filmen. Zum Beispiel, die filmen sich beim Schminken, beim Kochen, beim Computerspielen. Millionen, meist junge Menschen, schauen ihnen dabei zu. Der banale Alltag wird zum Blockbuster. Manche Teenager wissen heute gar nicht mehr, wo ARD und ZDF auf der Fernbedienung der Eltern einprogrammiert sind. Mit ihrer enormen Reichweite können YouTuber enorme Einnahmen generieren, wie die PR-Agentur Faktenkontor ermittelt hat. Ganz vorne in Deutschland Bianca Heinicke mit ihrem Kanal Bibis Beauty Palace. Direkt dahinter Paluten. Beide verdienten 2017, Achtung, laut Faktenkonto rund 500.000 Euro nur mit Werbung. Heinicke ist außerdem mit einer eigenen Kosmetiklinie auf dem Markt, sowie der YouTuber Lukas alias Konkrafter mit einer eigenen Fertigpizza. Nun also, Paluten, der erste YouTuber auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Das ist ein Buch, das hat wenig Seiten, riesige Buchstaben. Da steht so gut wie nichts drin. Das ist ungefähr der neue Trend. Und das erlaubt natürlich dann auch so Leuten wie Trump an die Macht zu kommen. Gut, meine Damen und Herren, ein bisschen Musik. Und dann kommen wir zur letzten Viertelstunde im Niemandsland. Dann kommen wir zum Thema Kultur bzw. Kino. Brände gelegt, ein paar Spuren auf meinem Weg. Ist das okay? Ist das okay? Was in die Brüche geht, sieht man erst, wenn der Sturm sich legt. Es ist immer immer das Gleiche. Ich brauch ruhiges Blut, doch die nächste Flut überschwemmt alle Deiche. Und ich kann nichts dagegen tun, es ist immer das Gleiche. Mein Kopf stellt sich quer, doch der Fluss wird zum Meer und flutet die Deiche. Und ich kann nichts dagegen tun. Siehst du meine blutigen Handballen vom Fallen und vom gegen die Wand prallen? Siehst du, wie ich mich verletzt hab mit jedem Stich, den ich dir versetzt hab? Ein paar Herzen gecrashed, Brände gelegt, ein paar Spuren auf meinem Weg. Ist das okay? Ist das okay? Es ist immer das Gleiche. Ich brauch ruhiges Blut, doch die nächste Flut überschwemmt alle Deiche. Und ich kann nichts dagegen tun, es ist immer das Gleiche. Mein Kopf stellt sich quer, doch der Fluss wird zum Meer und flutet die Deiche. Und ich kann nichts dagegen tun. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. Die letzte Viertelstunde im heutigen Niemann's Land. An diesem grauen, leicht ungemütlichen Samstag hier im Zentrum von Barcelona. Die Sonne ist immer noch nicht rausgekommen, Werner. Ich habe gerade aus dem Fenster geguckt. Das sieht sehr trübe aus. Da kann man nichts machen. Gut. Übrigens auch an diesem Wochenende wieder Rentner-Demo und auch eine Demo Solidarität mit den politischen Gefangenen. Dazu rufen die Separatisten, Organisationen und Parteien auf. Natürlich mit ihren politischen Gefangenen, nicht mit den anderen. Was gibt's im Kino? Im Kino? Im Kino habe ich hier Goethe-Institut. Natürlich nächsten Dienstag um 20 Uhr, wie immer. Der Film heißt Westwind von Robert Thalheim aus dem Jahr 2011. Und es geht um den Sommer 1988, also ein Jahr vor dem Fall der Mauer. Die Zwillinge Isa und Doreen dürfen als vielversprechende Nachwuchssportler der DDR ein Trainingslager am Plattensee in Ungarn besuchen. Dort lernen sie die beiden zwei Hamburger Jungs kennen, Arne und Nico. Was wie ein Urlaubsflirt beginnt, entwickelt sich für Doreen und Arne zur ernsten Liebe, für die das Mädchen aus der sächsischen Provinz alles riskiert, nämlich die Flucht in den Westen. Eine Teenager-Liebesgeschichte, die trotz des politischen Hintergrunds leicht und heiter daherkommt, inszeniert auch mit dem Wissen von heute. Wie gesagt, ein Jahr später ohne Mauer und danach gab es dann diesen Straftatbestand Republikflucht, gab es dann nicht mehr. Nächsten Dienstag, 20 Uhr im Goethe-Institut in der Rouget de Flore 224. Schau mal da, da ist er, der Marathon. Westdeutsche. Sag mal, können wir euch irgendwohin mitnehmen? Wo soll es denn hingehen? Einfach geradeaus bis zum Balaton. Was ist denn da? Ein Pionierlager. Dann seid ihr von drüben. Was ist denn das? Das ist das neue Album von Deepish Mode. Übelst gut. Klingt das bei euch auch einfach so? Na klar, Deepish Mode, The Cure, Pet Shop Boys. Naja, ehrlich gesagt kriegen wir das nur bei Westwind. Auch ich möchte einen Film ankündigen. Wim Wenders Kinofilm Grenzenlos startet erstmal in den USA. Der neue Film von Wim Wenders Grenzenlos führt uns an besondere Orte. Es handelt sich hier um einen Thriller und der Thriller erzählt gleichzeitig eine Liebesgeschichte. Der Thriller folgt Dschihadisten in die Wüste und erforscht die Tiefen des Ozeans. Filmemacher, Fotograf, Dramatiker, Autor, Operndirektor, Wim Wenders hat schon eine ganze Reihe von Hüten getragen in seiner illustren Karriere. Seit seinem Regiedebüt Summer in the City von 1970 auf dem Höhepunkt des neuen deutschen Films werden Wenders-Filme ihre einzigartigen Storylines und die dramaturgische Betonung der filmischen Orte weltweit von Fans des unabhängigen Kinos verehrt. Diese Kombination erreicht in Wenders aktuellem Film Grenzenlos, Originaltitel Submergence, nochmal eine vollkommen neue Dimension. Der Film feierte seine Premiere bereits 2017 auf dem Toronto Film Festival und läuft nun seit dem gestrigen 13. April in den US-Kinos. Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander und James McAvoy spielen die Hauptrollen in dem romantischen Thriller, der auf einem Roman des Journalisten J.M. Ledger basiert. Die Liebesgeschichte beginnt, als sich die beiden Protagonisten, James und Daniel, in einem abgelegenen Hotel in der Normandie treffen, einer vom Wind gepeitschten Küstengegend in Frankreich. Der Regisseur und sein Produktionsdesigner Thierry Flamand durchkämmten den ganzen Kontinent, um diesen Zufluchtsort zu finden. An vollkommene Schönheit erinnert sich Wenders. Zitat: Ich wusste, dass der gesamte Film davon abhängt, so einen absolut magischen Ort zu entdecken. Schließen Sie mal die Augen. Zumachen. Der Ozean hat 5 Schichten. Einmal los. Die erste enthält alle Pflanzen und Korallenbänke. Somalia ist keine gute Idee, Jay. Ich weiß. Viel Glück, Jay. Was auch immer Sie verbinden mit jeder anderen Form des Untertauchens, das passiert da, in diesem blauen Wasser. Okay, ich bin dabei. Ich auch. Die nächste Schicht ist die des Zwielichts. In der alle Farben und auch das Licht allmählich verschwinden. Die Finsternis, in der Sie jetzt sind. Da unten kann einen keiner erreichen. Der Herzschlag des Films ist also eine Liebesgeschichte, die sich zwischen den Mauern des Hauses und im nahegelegenen Park an der Küste der Normandie entwickelt. Dieser Ort ist aber nur einer von vielen, die dem Film seine Stimmung verleihen. Nachdem James, der in geheimer Mission für den britischen Geheimdienst unterwegs ist, nach Somalia aufbricht, wird das Setting kahl. Eine öde Wüstenlandschaft, gedreht in Djibouti, einem kleinen Land am Horn von Afrika, zeigt uns der Film, wie James von Dschihadisten gekidnappt wird. Die ausgewaschenen Farben deuten auf die Verzweiflung hin, die sich den Figuren in einem Land aufdrängt, in dem es kaum Möglichkeiten gibt. Und damit sind wir ans Ende unseres heutigen Niemandslandes angelangt, Werner. Schlussworte. Dann gehen wir raus, ne, bis wir dann nächste Woche hier wieder erscheinen. Und weil nächste Woche werden ja auch wieder Dinge passieren, da werden wir dann natürlich auch wissen, wie es mit dem Krieg in der Syrien weitergeht. Aber bis jetzt weiß das nur unser Herr im Himmel. Und wie der, für welche Seite der ist, wo auf der einen Seite Syrien, auf der anderen Seite die NATO, Syrien, Russland, Iran, NATO, Großbritannien, Frankreich, Spanien. Auf welcher Seite steht Gott? Gott ist immer mit den stärksten Bataillonen. Das wusste schon Friedrich II. Von Preußen. Dann Herr Dr. Honoris Causa und Herr Geheimrat Kuhn, ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne, akademisch erfolgreiche Woche. Schreiben Sie Ihre Masterarbeit nach, wenn Sie wollen, aber die Sache ist eingeleitet und der Titel wird Ihnen gleich verliehen. Meine Damen und Herren, das war's für heute im heutigen Niemandsland. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, unsere Sicht der Dinge hat Ihnen ein bisschen gefallen, hat Sie zur Zustimmung, zu viel Zustimmung, aber vielleicht sogar zu Widerspruch und Kritik aufgerufen. Auch das gehört dazu. Sie müssen uns nicht in allem zustimmen. Sie können uns ruhig widersprechen und genau das Gegenteil behaupten. Dann wären wir genauso froh wie jetzt. Aber wenn wir Sie ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben, dann sind wir noch froher. Alles Gute, Agur, Adeo. Bis nächste Woche. Tschüss. Yeah.